Anfang 1972 ist Nick Drake wieder zu seinen Eltern nach Tenworth in Aden gezogen. Psychisch labil, um nicht zu sagen krank, mal mit seelischen Aufheiterungen, mal ganz schlimm mit mehrwöchigem Krankenklinikaufenthalt. 3 Jahre nach Cambridge schlief er wieder in seinem jungen Schlafzimmer. Die Eltern bekamen den allgemeinen Verfall mit, ohne helfen zu können. Ärzte waren schon zufrieden, wenn sich die Stimmung nur ein bisschen aufhellte. Nachts fuhr Nick Drake oft ziellos mit dem Auto durch die Gegend. Ein, wenn man das so liest, wirklich freudloses Leben. Mitte 1974 war sein ehemaliger Produzent Joe Boyd wieder in England und nahm mit Nick Drake 4 letzte Lieder auf. Vielleicht ging ja doch noch alles gut. Wenn schon nicht mit einer Karriere im Musikgeschäft, dann doch wenigstens mit dem bloßen Gesundheitszustand. Hier ein weiteres dieser letzten, erst nach seinem Tod veröffentlichten Stücke, Black Eyed Dog.